Reggaetonis. Kriegsmusiker ist das uns, et lingua latina catamus. Hockeines Musiker, Hip-Hop Nominatur, ergo Reggaetonis. Alle Jungs, alle Mädels, hört mal her. Schule ist doch wirklich manchmal ganz schwer. Mathe, Deutsch, Geschichte und Physik. So viel zu lernen, da machst du nicht mehr mit. Nein, nein. Fragst dich neben Englisch jetzt auch noch Latein. Mit irre viel Grammatik muss das wirklich sein. Ja, ja. Ich sage dir, frage dich nicht länger, wie soll das gehen? Ich werde dir das gerade mal hier erzählen. Mit coolen Beats, da geht doch alles gleich viel leichter. Raps helfen in der Tat, deshalb hör auf meinen Rat. So geht Grammatik rein, so in den Kopf. In meinen und in deinen nie mehr ratlos sein. Wirst sehen, der nächste Test wird bestimmt schon leichter. Bis in Zukunft ein Latein-Rap-Meister. Intrate, Intrate, Intrate. Kommt herein und lernt das Latein. Intrate, Intrate, Intrate. Kommt herein und lernt das Latein. Modus Cola Set, Determinate Eskimos Set, Nulla Vita Sine Musica Edintra, Grammatica Non Ignoramus, Grammatica Non Ignoramus. Und Römer, so wird das Leben schöner. Glaub mir, auch die alten Griechen haben außer Gyros eine Menge anzubieten. Coole Storys und spannende Geschichten. Da könnte man auch ein Rap zu dich, denn Raps helfen in der Tat. Deshalb hör auf meinen Rat, in Tat. Trete dein, kommt herein und mach mit. Werde den Latein richtig fit. Sum es es, sumus es es sund. So geht's ein auf Latein. Denn ein Reim hilft beim Lernen, hilft die Sorgen zu entfernen. Denn auch das hast wieder Haus, rettet dich aus der Not heraus. Und auch Akkusativ, Ablativ und Adjektiv. Ab jetzt sind diese wirklich immer nur noch positiv. Und deshalb singt Intrate, Intrate, Intrate. Kommt herein und lernt das Latein. Intrate, Intrate, Intrate. Kommt herein und lernt das Latein. Intrate, Intrate, Intrate. Kommt herein und lernt das Latein. Intrate, Intrate, Intrate. Kommt herein und lernt das Latein. Kommt herein und lernt das Latein. Intrate. Kommt herein.